Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ich war ja, ich war Pfarrer in der Pfarrei. och rika lukt och makten och äran i evighet. Amen.